minus six, minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, hallo. Heute ist der 8.11. wieder mit Radio A. Wenn es nicht der 8.11. ist, ist es eine Wiederholung. Leider sind wir ein bisschen in Zeitdruck, weil wir wieder zu viel Material für euch haben. Heute haben wir für euch einmal die Abtreibungsdemo in Polen. Dann haben genau, da ist nämlich ein neues hartes Abtreibungsgesetz, wurde dort verabschiedet und da gibt es massenhaft Protest. Kritik an der Linken mit dem Umgang an Corona. Kann man so sagen. Und dann haben wir noch einen Beitrag zum Dannenröder Forst, wenn ich mich also nicht verbabbelt habe jetzt. Und danach haben wir eine neue Kategorie und da wird es um de Guschel Landau gehen. Genau. Und da wird es die nächsten paar Sendungen wieder Beiträge dazu geben. Viel Spaß. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Ja, ich habe euch auch ein bisschen was Überregionales mitgebracht. Und zwar gehen wir nach Polen. In Polen ist seit längerem die PiS-Partei mit in der Regierung. Und diese Partei ist eigentlich wie weite Teile Polens im Moment sehr konservativ ausgerichtet bis rechts. Ja, sind sehr gläubig. Also Polen ist ein sehr erzkatholisches Land. Dementsprechend sind die auch teilweise sehr rückschrittlich, was manche Ansichten anbelangt. Um eines der Ansichten geht es auf jeden Fall, und zwar den Schwangerschaftsabbrüchen. Das Verfassungsgericht hat am 22. Oktober Schwangerschaftsabbrüche bei schwerwiegender und lebensbedrohlicher Schädigung des Fötus für verfassungswidrig erklärt. Das ist eine ziemlich krasse Ansage. 98% aller legalen Abtreibungen in Polen betrifft das und es kommt eigentlich einem kompletten Verbot gleich. Ja. Dagegen haben dann sich einige Oppositionelle und auch querfeministische Gruppierungen in Polen dann dagegen gestellt, die dann auch gesagt haben, sie wollen kein lebender Sarg sein für einen totgeborenen Fötus. Und da sind Hunderttausende Protestierende auf die Straße gegangen. Das Ganze gab es echt schon lange nicht mehr. Ja, man sagt so, ja, seit so den 80ern gab es eigentlich keine derartigen Großdemonstrationen mehr. Ja, und dann denkt man sich, warum das gerade jetzt zum Thema wird, in so Zeiten, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass es einfach wichtigere Themen gibt mit Pandemie und einfach die Gesundheit eigentlich der Menschen gerade wichtiger ist. Einige vermuten auch, dass es einfach jetzt gerade stattfindet, weil man davon ausgeht, dass die Leute zu beschäftigt sind, um sich sehr kritisch damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch davon ausgeht, manche Menschen doch lieber zu Hause bleiben wollen, als sich dem Risiko auszusetzen, sich irgendwo auf einer Demo anzustecken, in der dann Hunderttausende auf der Straße sind. Das Gegenteil ist der Fall. Anscheinend hat die PiS-Partei damit eine Jugendrevolte vom Zaun gebrochen, die jetzt sehr sauer ist und demonstriert. Und jetzt haben sich natürlich die Rechten in Polen gesagt, oh nein, wir müssen unsere Kirchen schützen und die Parteibüros der PiS, und haben so eine Art Nationalwehr gebildet, die dann immer, wenn Demonstrationen jetzt stattgefunden haben, die polnischen Kirchen und die Peace-Partei-Büros verteidigt haben. Sie haben auch teilweise richtig krasse Angriffe auf Demonstrationen vollzogen mit Messern und Knüppeln. Also anscheinend ist auch ein Priester, hat wohl auch die Demonstration angegangen mit einer Schusswaffe. Und die Bischofskonferenz erklärte die Beteiligung auch an der Demonstration zur Sünde. Die Demonstrationen werden hauptsächlich von feministischen Gruppierungen bestritten und ausgerichtet, die auch seit 20 Jahren immer am 8. März herum Demonstrationen organisieren. Die versuchen auch, also auch wenn sich Teile der Politik irgendwie versuchen zu solidarisieren, die irgendwie ausschließen, weil sie sagen auch, es ist ein Frauenstreik und es ist auch ein Protest gegen das bestehende Regime. Ja, zu dem Thema habe ich noch ein Interview auf Radio Korax gefunden. Das Ganze ist leider auf Englisch. Ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Es ist eigentlich ein relativ einfaches Englisch und ist auch eigentlich gut zu verstehen für Menschen, die ein bisschen Schulenglisch gehabt haben. Ja, damit wünsche ich euch viel Spaß. Edita, how would you describe the situation in Poland right now? I would describe the Poland is now in a state of little war, let's say, and this is one of the slogans of the protests that are happening now, that this is war. Of course, there is no military intervention or a kind of war imaginary, but people are really pissed off and went for the streets for 6 days already. It's a 6 day of a general strike. As you know, it's connected to anti-abortion law and new restrictions introduced amidst the lockdown pandemic situation. Again, it's for the second time. The first time was in April when we were closed in our homes, and then the government is introducing this anti-abortion law. So it's a big dilemma because we should be very careful and follow the sanitary rules and safety rules, but we also want to protest. Yeah, that was one thing we were wondering about here. So if the majority of Polish people support the possibility of abortion, what interest does the PiS government have in banning it at all? And what connection is there with the corona pandemic? Why do they establish this law right now? I think it's not having a very clear interest in it. It's more like, I will say, what Alexandra Kollontai in the big revolution said, when the country is in trouble, the first thing the government will cut or stop is the female rights. So it's something really fresh in a way. We have our voting rights for 100 years only, and the reproduction rights, it's still a very consequent ongoing fight. And for Polish government, there is now like kind of enemy, and the enemy is left-thinking, leftist people, or called very negative in a public debate, or feminists, or LGBT people, like everyone who is not straight Catholic and kind of obeying the traditions and stuff. But this is kind of stirring up, I think, the social moods and looking for enemy to kind of consolidate the rest. So it's kind of this democracy that is built over the exclusion of some group to make the group that is included stronger. This is how I interpret this. Because it's not really consequent, the line, because the country, the government doesn't really take care of newborn babies, and especially babies with some disabilities. And this we know already, as we protested 2 years ago for getting better life for people with disabilities. And there was like 40 nights and 40 days people were standing in the buildings of the parliament, and at the end they were just put the curtain over not to be seen. So it's a bit big hypocritic behavior for us, and this is also why so many people protest and join the protest, because we start to see the patterns of a hypocritical leader, let's say. And this is something that is unifying these people on this protest, is kind of a really desperate will of change. Which role does the church play here? Maybe when you ask about the interest, maybe church is kind of a clearer interest in it. Maybe this is an institution that is feeling a little bit threatened by the change of lifestyles, that maybe, I don't know, people don't marry as much as traditionally and so on. And church is a big beneficiary of public finances too, and it's partly financed by the government. This is also one of the postulates of the strike, that Polish people want church to be, let's say, independent, not a part of public finances. And there is also this organization, Ordo Iuris, that is international also, and they take a big part in, let's say, presenting this anti-abortion imaginary also, because we are talking also about these very ugly cars, the buses going with the very drastic images through the city, and those cars are very often in front of the hospitals where the women are to give birth and so on. So this is something that it's really annoying. They also give sounds and then the big propaganda. So they were some young people protesting like more than a month ago, just jumping in front of one of these cars and stopping it and, let's say, devastating it. And this is how maybe also this mood starts. Maybe I just made the comment, it's interesting, like the activism here stopped to be very polite, and this, let's say, act of destruction showed that some imaginaries, some things that we don't want to watch, and yeah, this is the consequence. The church role is also consolidating again this very extreme right wing, and the Polish, Jarosław Kaczyński, so the ruler of the party, ruling party PiS, he said now Poland is threatened by the enemy of the church, and we Polish people, we should protect the Polish church for any price. So this is the official statement, that we should protect the church. In addition to the protests, there are repeated reports of organized neo-Nazis attacking feminist demonstrations. How great is the danger of right-wing attacks at the moment? Mm-hmm. Yes, I was there when they start, when they joined the protest. Why they joined? Because, yes, Jarosław Kaczyński said we should protect churches. And there was a threat that some leftist activists destroy the churches. And this is not true. No, there is no serious harm made to the architecture, let's say. There were some actions, like some pamphlets maybe put inside the churches, or maybe some spray, some slogans, but it's not a big big deal. It's not really big scale. But some extreme groups, yes, they organizing on Facebook and other medias. We were also hacking those initiatives by sending many messages in emails, and they are not very powerful, not big in numbers. And also what we can observe, there is a kind of schisma going on in those groups because they want to show the solidarity with women and the protest. But in the other hand, some of the leaders of those groups, they say, we also don't want the church and the tradition to be destroyed. So this is kind of specific situation going on here, because some of those groups and like radical football fans too. So it's kind of equality mark between them and extreme right-wing paramilitary organizations sometimes. But on the protest, what I seen on the streets, they were kind of pacified by the huge cordons of the police. But the danger is after the protest, because they go to the city and it's very easy to meet the danger, like eye to eye. But what I know now, they really kind of looking for Antifa more than against this women protest. But we will see, of course, how it turns. Yeah, and you're protesting in Poland since last Thursday, what I read so far. And last Wednesday, you had a general women's strike in Poland. What do you think? How will the protest continue? This is an interesting question, because the protest itself already taking strange direction, let's say, as all the revolutions, I don't know, because it's so big already. It's never been so big before. We are protesting since, let's say, 2016. I'm on the streets like for 4 years already, and the same came all the time, like those basic fundamental women rights. Now all the little cities are on, like the cities we never like expect or maybe even hear about. The people are really turn on to strike, to change something, to change the government maybe. And this is something that some other politicians, let's say, are trying to get some political capital over it. And we observe Wednesday, some of the other political parties' leaders are suddenly in, and people that were never pro-choice. So this is kind of paradox. They kind of want to lead people, but not in the direction women's strike started it. So we can probably see some kind of schismas over this big population. Because, as you know, it's not a homogenic group. Some people are LGBT people, and they are already some accidents of exclusion, like, you know, like go away with your rainbow flag because this is about something else. And we can see, yeah, some differences inside. And this is a potential of like non-stopping, ongoing protest. But to be honest, let's see what the majority will choose. Is it only energy of desperate will of change and stopping this government, or is it more revolutionary power that will focus on social relations and responsibility, and I don't know, starting a new kind of dialogue that is more inclusive than, again, basing on exclusion of some topics and some groups of people. As a last question, I would like to know, from your personal point of view, what impact will the protests have on the Polish society in the long term? Yes, this is always a question people asking. Also, what do you think if a protest is efficient or not? Is it the only way to change something? And of course it's not, because I will normally say I believe in the power of education and this slow kind of revolution that is in education. But this moment requires, I think, a civil disobedience and pushing this boundary. And maybe the situation of pandemic is stirring it up, that people want freedom, people want to know what is going on and feel very, very restricted in moving, in also very feared of losing jobs and so on. So this fear is reaching the top. And when fear is reaching the top, there is kind of fearlessness in people. So maybe this will kind of replace the indifference, because I think people were so a little indifferent for others. And this I'm basing on the popularity of the ruling party that is not really sensitive. It's more populist. And I hope, and I have in front of me a very popular magazine, this kind of very, you know, very popular magazine that is commenting in a kind of a sensational way on the event. And it's all about the strike and about the situation of women in Poland, and commenting on some maybe famous TV personages and telling the stories about abortions or, I don't know, the disabilities kids. So it came mainstream, and it can be a little bit strange, but also, I don't know, I'm amazed, like this female women rights topic, it's now everywhere. And maybe it's time to bring this part of society, the half of society, and talk about the real problems. I hope the impact will be real. I mean, this kind of like ritual of passage. So going through this process and this war to become more like comunitas, like the people who really support each other and understand each other. But this can be my very utopian. Die meisten der scheiß Nazis leben in Sachsen. Und die anderen, die da wohnen, lassen wir nicht alleine. Denn im Osten, da werden wieder Flüchtlingsheime. Da muss man noch was machen, da muss man noch was tun. Anstatt sie nur zu Hause vom Computer auszuruhen. Steigt in eure Autos oder steigt in einen zu. Denn sie brauchen noch viel mehr als einen Schutz vor den Buben. Der Staat überfordert, Sachsen kapituliert. Brand in Salzhemmen, doch was ist da nur passiert? Ihr seid nicht das Volk, ihr seid nur Terroristen. Geistig behinderte Neofaschisten. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hat es gestern in Leipzig eine Demo gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gegeben, und zwar von den sogenannten QuerdenkerInnen. Ja, wie ihr dann wahrscheinlich auch mitbekommen habt, ist die Demonstration aus dem Ruder gelaufen, in dem Sinn, es kam zu Randalen von Nazis und Hooligans. Die Polizei hat das überhaupt nicht unter Kontrolle und das vermittelt wieder das Bild, dass es, wenn es Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen gibt, eher von einer esoterischen, irrationalen, verschwörungstheoretischen Bewegung herkommt, die nach rechts offen ist. Dem würde ich auch gerne widersprechen, auch wenn eine linke Kritik noch relativ leise ist. Es kommt aber langsam. Genau deswegen habe ich für euch etwas im Internet gefunden, einen Radiobeitrag. Vorher möchte ich euch aber noch einen Artikel zu der Geschichte gestern in Leipzig empfehlen. Und zwar könnt ihr unter telepolis, also heiß.de, findet ihr den Artikel Leipziger Corona-Randale von Thomas Konitsch. Ich hoffe, der spricht mal so richtig aus. Den kann ich euch empfehlen. Zu einer linken Kritik habe ich euch einen Beitrag rausgesucht. Da werden unterschiedliche Positionen diskutiert. Und zwar am 11.08.2020 ist im Radio Korax der Beitrag gelaufen Corona und die Deutsche Linke. Den würde ich euch abspielen. Und vielleicht trägt er auch zum Diskutieren und Nachdenken an. Weiterempfehlen kann ich euch ein Interview mit Peter Nowak zu Corona und die Demokratie empfehlen. Auf Radio Flora am 2.06.2020 erschien und beide Beiträge habe ich auf dem Blog vom Untergrundblättle gefunden, also untergrund-blättle.ch. Dort findet ihr die beiden Beiträge und wie gesagt, den einen werde ich euch jetzt vorspielen und wie gesagt, hoffe ich, dass dieser Beitrag zum Nachdenken anregt. Blickt man zurück auf die vergangenen Monate, scheint alles wie ein böser Traum zu sein. In Deutschland, oder genauer gesagt in Halle, ist die Normalität für die meisten zurückgekehrt. Die Normalität des Nachmittagscafés mit Freunden, der Umarmung zur Begrüßung, die Gewohnheit der vollen Läden und Straßenbahnen. Klar, Schlange stehen und Mundschutz gehören jetzt irgendwie dazu. Clubs sind meistens noch geschlossen, aber ernst und besorgniserregend finden die aktuelle Situation die wenigsten. Mittlerweile sind Veranstaltungen im Freien mit 1000 Personen wieder erlaubt. Auch der Büroalltag, der nervige Chef und der Leistungsdruck sind zurück. Einige FreundInnen haben mir gesteckt, dass sie es manchmal vermissen, ohne schlechtes Gewissen mit der WG zu Hause bleiben zu können. Ist also alles nur ein böser Traum gewesen? Schaut man auf die Alltagsdiskussion, könnte man das fast glauben. Eines der wenigen Themen, das von der Corona-Pandemie übrig bleibt, sind die gravierend schlechten Arbeitsbedingungen in den Fleischfabriken von Tönnies. So wichtig der Zusammenhang von Arbeitsbedingungen, Klasse und Infektionsrisiko ist, eine Gesamtdiskussion zur Position der Linken und radikalen Linken während der Pandemie scheint eher auszubleiben. Wir verstehen unseren Beitrag als Teil einer gerade schwach beginnenden Selbstreflexion. Wir wollen einen Blick zurückwerfen und drei Akteure vorstellen, die unterschiedliche linke Perspektiven auf die Krisensituation in Deutschland vertreten. Den Anfang macht Peter Nowak. Nowak ist ein linkes Urgestein und freier Journalist in Berlin. Er schreibt immer wieder für die Taz, die Jungle World und den Freitag über Arbeitskämpfe und soziale Bewegungen. Vor kurzem hat er mit Clemens Heni und Gerald Grünklee ein Buch herausgebracht, das da heißt Corona und die Demokratie, eine linke Kritik. Das Buch fährt eine polemische Kritik gegen die linke Reaktion auf Covid-19. Die Linke hätte ihre Staatsopposition im Angesichts der autoritären Maßnahmen aufgegeben. Ja, diese sogar noch selbst weitergestrieben. So schreiben die Autoren. Autoritäres Gesundheitsmanagement kritisieren? Lieber strenge WG-Besuchsverbote erlassen. Alternativen zum Gesundheitssystem fordern? Lieber noch eine Gesichtsmaske nähen. Eine prekäre Ökonomie problematisieren, die infolge der Corona-Maßnahmen Millionen Menschen ins Elend stürzt, Hunger und Obdachlosigkeit verursacht? Lieber mal eine kleine Scheinhausbesetzung in der deutschen Universitätsstadt durchführen. Und an anderer Stelle? Wir halten diese Panikmache in nie dagewesenem Ausmaße seit 1945 für die größte Katastrophe, die uns in diesem Land je widerfahren ist. Denn bei der aktuellen Corona-Massenpanik machen fast alle mit. Gerade auch die Linken. Das wiederum bereitet den extrem Rechten derzeit enormen Zulauf. einer Pegida- und AfD-Rechten, die schon immer Merkel muss weg schrie und rassistisch hetzte und mordete und jetzt die Chance sieht, ganz neue und breite Kreise zu mobilisieren. Die Linke schläft, ist stumm und vermummt sich. Es braucht endlich eine linke und rationale Stimme der Kritik in der Corona-Krise. Treffen Novak, Heni und Grünklee hier einen Punkt? Klar, als im März die Gefahr des Virus voll bewusst wurde, war ich persönlich auch erstmal voll verunsichert. Wir haben auf die Statistiken und Vorschläge des Robert-Koch-Instituts, auf die Podcasts von Drosten und auf die Warnungen der Bundesregierung ja gerade deshalb gehört, weil keiner Erfahrung mit so einer Situation hatte. Wie soll man auch anders mit einer sich global ausbreitenden Krankheit umgehen? Für die drei Autoren, Novak, Heni und Grünklee, war eine Reaktion wie diese unangemessen. Die gravierenden Grundrechtseinschränkungen, die Demonstrationsverbote und Zwangsschließungen stellen für die Autoren eine nicht hinnehmbare Aufhebung der Demokratie dar. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zeigen sich als Fundament einer autoritären Staatlichkeit. Die Linke hat in ihrer Unterstützung ihre Oppositionshaltung aufgegeben. Ab März war kein kontroverser Diskurs über die staatlichen Maßnahmen mehr möglich, so Novak, Heni und Grünklee in ihrem Buch. Und da haben wir schon massive Zweifel, ob die wirklich wirkungsvoll sind, zumal es ja auch so ist, dass ja auch ganz jetzt mittlerweile auch mehrere Studien auch offiziell sagen, dass es keinen wirklichen Beweis gibt, dass diese Maßnahmen wie Lockdown und so, dass die zum Beispiel wirklich die Ausbreitung verhindert haben. Also es ist ja nicht so, dass man das jetzt empirisch belegen könnte. Ich würde das mal jetzt autoritäre Staatlichkeit nennen und die ja auch jetzt nicht weg ist, sondern die sich jetzt nur verlagert hat. Also dass das auf jeden Fall ein großes Problem ist, das uns auch also nach Corona sehr, sehr stark weiter beschäftigen wird. Die Sehnsucht nach einem autoritären Staat ergibt sich für Novak aus dem Fehlen einer glaubwürdigen Zukunftsvision. Das Ende der Welt erscheint so vorstellbarer als ein Ende des Kapitalismus. Wenn man diese Grundannahme hat, das ist ja zutiefst pessimistisch, dann ist natürlich, hat das auch eine gewisse Logik, dann einen Notstand, also einen Staat zu sagen oder einen Staatsapparat eine Logik zu geben. Und genau das kritisieren wir eigentlich schon. Also wie gesagt, alle drei unabhängig voneinander, auch mit unterschiedlichen Akzenten. Also ich beziehe mich da auch auf Foucault und auf die Biopolitik. Also ich rede eher nicht von Gesundheitsverschwörung, sondern eher von Biopolitik und betone dann auch immer, Biopolitik ist eben keine Verschwörung und eben auch gesellschaftliche Dispositive, die werden natürlich dann, sagen wir mal, genutzt auch natürlich, aber sie werden jetzt nicht geschafft. Die pauschale Kritik der staatlichen Maßnahmen hat mich zusammenzucken lassen. Eigentlich war ich froh, dass der Staat so konsequent gehandelt hat. Trotzdem, in den letzten Monaten hat der Staat seinen Zugriff tief in mein persönliches Leben erweitert. Ich durfte keine FreundInnen mehr treffen, wollte ich auch nicht. Ich habe mich zurückgezogen. Aber eingeschränkt habe ich mich trotzdem gefühlt. Als sich im April die Situation an den europäischen Außengrenzen zugespitzt hatte, wollte ich, wie viele andere, dagegen demonstrieren. Aber Corona hatte nicht nur die Situation der Menschen an den Außengrenzen verschärft, sondern auch die Möglichkeit genommen, dagegen auf die Straße zu gehen. Das war ziemlich krass. Ich finde es darum wichtig, darüber nachzudenken, wie das die Rolle des Staates verändert. Novak spricht von Biopolitik. Das ist ein Konzept des französischen Philosophen Michel Foucault. Es soll erklären, wie Herrschaft und Macht im modernen Staat funktioniert. Biopolitik meint die Regulierung der Bevölkerung und ihrer Lebensverhältnisse. Geburtenrate, Wohnen, Sex, Hygiene oder Gesundheit sind gesellschaftliche Themen, die das individuelle Leben definieren. Denn die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens ist das biologische Leben. Wer bestimmt, wie gelebt wird, kann Herrschaft ausüben. Nicht nur der Staat möchte Einfluss auf das Leben nehmen. Verschiedene AkteurInnen versuchen, den individuellen Körper zu bearbeiten. Auch Unternehmen brauchen den biologischen Körper, um funktionieren zu können. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie umkämpft die Biopolitik ist. Deutlich wurde das an unterschiedlichen Fragen. Zum Beispiel, wann große Betriebe wie VW ihre Produktion pausiert haben, ab welchem Punkt der Staat sie gezwungen hat, und wie Gewerkschaften versucht haben, die Gesundheitsinteressen der ArbeitnehmerInnen zu schützen. Dazu gehört auch die Frage, wer die anfallende Reproduktionsarbeit aufgrund von geschlossenen Kindergärten und Schulen tragen soll. Nicht zu vergessen, die politisch bestimmten Risikogruppen, die alte Menschen per se zu Opfern des Virus gemacht haben. All das gehört zum umkämpften Gebiet der Biopolitik. Für Nadja Rakowitz hat sich der Staat zumindest auch kurzfristig gegen direkte ökonomische Interessen gewandt. Und dann sind ja zwar ja in vielen europäischen Ländern drastischste Maßnahmen beschlossen worden. Schulen schließen, Kindergarten schließen, öffentliche Veranstaltungen schließen, Messen absagen und. Ja. Das führt ja jetzt zu einer der drastischsten Wirtschaftskrisen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Man könnte natürlich auch sagen, langfristig sind die Kapitalinteressen natürlich schon auch gewahrt, weil erstens braucht das Kapital gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und langfristig gesehen ist eine solche Schutzmaßnahme für die Bevölkerung natürlich auch eine, die dem Kapital dient. Aber unmittelbar kurzfristig war das erstmal ein großer Einschnitt. Nadja Rakowitz ist eine der Vorsitzenden des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Der Verein ist ein ärztlicher Berufsverband, der sich für eine linke Gesundheitspolitik einsetzt. In der Corona-Pandemie haben viele Linke den Staat in seiner Rolle als fürsorgende und väterlich strenge Macht begrüßt. Es erscheint, als ob der Staat am besten gesellschaftliche Konflikte oder Widersprüche lösen könnte. Peter Nowak sieht das mit Sorge. Also dahinter steckt auch, dass eben der Staat wieder eingreift. Oder sagen wir, Staat ist ja jetzt auch nicht fassbar, so Staatsapparate, die dann zum Beispiel ja eben jetzt Fliegen verbieten sollten oder eben Autoverkehr oder sowas. Und da könnte man auch denken, ja, das wäre sehr positiv, also da wäre es ja auch dafür, bestimmte Maßnahmen zu. Aber das ist halt der Unterschied, ob man halt sagt, ja, da kann man halt selbst organisiert zum Beispiel Flughäfen blockieren oder irgendwelche Fahrradreklamdistriktionen machen und so den Autoverkehr lahmlegen und so weiter und dann vielleicht, dass es dann den Druck entsteht, dass das auch das in die Politik überträgt. Das war ja noch so ein Konzept auch von eher Linksreformer-Kräften bei den Grünen früher. Da gab es auch schon die Sehnsucht, also schon so vor ein, zwei Jahren und dann also vor allen Dingen dann auch in Teilen der Klimabewegung, ja, man müsste das Ganze runterfahren und das würde von selber eh nicht gehen, wir würden die Klimaziele nie erreichen, aber wenn das alles jetzt mal mit so einem, also sagen wir mal, relativ schnell runtergefahren würde, dann wäre das möglich. Und also diese Sachen, diese Diskussionen gab es alle schon vor Corona. Das linke Verhältnis zum Staat ist auch in der Corona-Krise gespalten. Das hat auch mit einer unterschiedlichen Einschätzung der Gefahr zu tun, die vom Erreger ausgeht. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte betont die Gefährlichkeit des Covid-19-Erregers. Was klar war, also zumindest seit wir im März jetzt in Deutschland von Covid in dieser Weise reden und seit es diese Maßnahmen gibt und sowas, unter den Wissenschaftlern, unter der großen, großen Mehrheit ist, dass es ein sehr gefährliches ist, dass es nicht einfach mit Influenza-Viren gleichzusetzen ist, weil die Reproduktionsrate eine viel höhere ist, weil die Krankheitsverläufe andere sind, viel schwerere als bei der Influenza. Dass der Staat in so einem Fall hart in die Gesellschaft eingreift, ist für Nadja Rakowitz gerechtfertigt. Die Reaktion linker Bewegungen sieht sie von Überforderung geprägt. Entgegen der Erwartungen handelte der Staat teilweise gegen Kapitalinteressen. Das war für uns, also in demokratische Ärztinnen und Ärzte, aber ich würde auch sagen, für uns in der Linken auch verwunderlich, mit welcher quasi Rücksichtslosigkeit auf Kapitalinteressen man da erstmal Maßnahmen ergriffen hat. Damit konnte man nicht wirklich richtig umgehen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Verband Kritik geübt an Ärztinnen und Aktivistinnen, die die Bedrohung durch Covid-19 kleinreden. Besonders die Verbreitung von Verschwörungstheorien wurde vom Verband scharf kritisiert. Nehmen wir mal das Praxiskollektiv, weil es sich hier ja um Mediziner handelt. Ich würde sagen, die haben in der Situation eigentlich eine besondere Verantwortung, weil einfach Leute unsicher sind. Und als Linker in Kreuzberg, der aber von Medizin keine Ahnung hat, würde ich mich dann vielleicht erstmal an dieses Praxiskollektiv wenden und sagen, helft mir doch mal in meiner Unsicherheit. Was ist denn da? Wie habe ich das denn einzuschätzen? Und da würde ich sagen, hat dieses Kollektiv massive Fehler gemacht. Ja, sie haben eigentlich eine Relativierung, eine Verharmlosung von diesem Virus das Wort geredet mit ihren Veröffentlichungen. Sie haben die Links, die bis in die Verschwörungstheorie hineingehen, alle auch geteilt. Und ich finde, in dem Moment, wo man hier dieses Virus verharmlost und sagt, das ist irgendwie eine Hysterie, das ist irgendwie ein harmloses Grippevirus, ist man unredlich. Die Kritik an den staatlichen Maßnahmen driftet im Moment oft ins Irrationale ab. und der GegnerInnen der staatlichen Corona-Maßnahmen kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien, die meist antisemitisch sind. Ähnlich wie bei den Montagswachen vor einigen Jahren bildet sich eine Art Querfront mit Versatzstücken rechter und linker Positionen. Besonders Bill Gates gilt diesen Menschen als Urheber dunkler Machenschaften. Der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte versucht den Spagat zwischen sachlicher Kritik und dem Zurückweisen von Verschwörungstheorien. Und ja, auch wir kritisieren die Bill und Melinda Gates Foundation in der WHO. Dazu brauchen wir aber nicht erst die Covid-19-Pandemie. Denn zur Lösung der globalen Ungleichheit setzt die Gates-Stiftung auf Wohltätigkeit, Technologie und Markt. Dabei verstärken diese oft Abhängigkeitsverhältnisse zwischen reichen und armen Staaten oder werden dazu benutzt, ungerechte, undemokratische oder repressive Strukturen zu erhalten. Wir sagen dennoch, nein, wir halten Gates nicht für einen allmächtigen Strippenzieher und wir halten die aktuelle Situation nicht für eine Verschwörung zum Zwecke der totalen Unterdrückung, sondern für normale und zu kritisierende Entwicklungen im Verhältnis von kapitalistischer Ökonomie und Politik. Das schreibt der Verband demokratischer Ärztinnen und Ärzte in einer Pressemitteilung. Nadja Rakowitz, ist es wichtig, gegen verschwörungstheoretische Erklärungsmuster klar Position zu beziehen? Eine Position wie die von Novak, Heni und Grünklee sieht sie deshalb kritisch. Das kann ich nachvollziehen. Manche Behauptungen der drei sind mir stellenweise wie ein Türöffner für Verschwörungstheorien vorgekommen. Beim Lesen des Buches von Novak, Heni und Grünklee bin ich immer wieder über Formulierungen gestolpert, die ich fragwürdig fand. So heißt es bereits im zweiten Satz. Jeder Mensch weiß mittlerweile, dass sich das Virus an der frischen Luft nicht übertragen kann, dass Sonnenstrahlen es abtöten. Aber es geht seit Wochen nicht mehr um das rationale Einschätzen einer Gefahr. Novak weist diesen Vorwurf zurück. Mir kam es so vor, als ob das Akzeptieren der staatlichen Maßnahmen für ihn gleichbedeutend ist mit einer Akzeptanz der sozialen Verhältnisse, die die Pandemie für viele Menschen gefährlich macht. Also, dass prekäre Lebensverhältnisse Menschen oft krank und deshalb besonders gefährdet machen. Das müsste für ihn im Vordergrund stehen. Verschwörungstheorien zu bekämpfen, ist für ihn deshalb ein aktiver Prozess. Es war ja historisch gesehen immer schon so, dass auch in der frühen Arbeiterbewegung also ganz stark irrationale oder völkische Tendenzen waren und wo dann marxistische Ansätze reinkamen, die ja auch diese Ausbeutung eben nicht im Zins gesehen haben. Und das war ja auch immer eine Frage von Bildungsarbeit von Leuten, die da in Bewegung gerieten. Und es hatte den Eindruck, dass gerade auch in der Corona-Krise das eben sehr wenig war. Da wurde dann ganz schnell, das wird also als Verschwörungstheorie bezeichnet. Da gibt es ein gutes Zitat von Daniel Kuller: Die beste Entschwörung ist der Klassenkampf. Die Maßnahmen des Staates gegen Corona haben kontroverse Reaktionen in der Linken hervorgerufen. In unserer Wahrnehmung wurde sich überwiegend positiv auf das staatliche Handeln bezogen, auch wenn einzelne Maßnahmen oder ihre Ausführung kritisiert wurden. Die Relativierung der Gefahren durch Corona ist dagegen bei unseren anderen GesprächspartnerInnen auf Kritik gestoßen. Zu Beginn war die Rede von Biopolitik, also einer Politik, die das Leben ermöglicht und fördert und so die Möglichkeit gibt, die gesellschaftliche Realität zu bestimmen. Gesundheitspolitik ist in so einer Analyse also sehr wichtig. Eine Politik, die Gesundheit schützt und fördert, ist auch zu begrüßen. Aber wie kann dann eine gesellschafts- und herrschaftskritische Haltung gegenüber dem Staat und wirtschaftlichen Interessen in der Corona-Krise aussehen? Das Netzwerk Solidarisch gegen Corona versucht, eine plausible Antwort zu geben. Durch eine marxistische Brille analysiert die Gruppe die gegenwärtigen Krisenerscheinungen. Wichtig ist dabei der Blick auf soziale Bewegungen und Arbeitskämpfe weltweit. Ich glaube, wenn man so einen Blick auf verschiedene Länder richtet, dann wird, glaube ich, zumindest augenscheinlich, dass es jetzt auch nicht die riesige, massive Streikwelle war, die wir beobachten konnten, sondern es gab viele schöne und gute Beispiele. Nichtsdestotrotz werden, glaube ich, in den Kämpfen auch Widersprüche sichtbar, die schon vor der Pandemie bestanden haben. Dass der Staat in der Corona-Pandemie in einer Rolle als fürsorgende Macht erscheint und gleichzeitig autoritär gesellschaftliche Widersprüche befriedet, ist für Flo von Solidarisch gegen Corona nicht verwunderlich. Für Katja von Solidarisch gegen Corona erklärt sich das Verhalten linker Gruppen aus der Komplexität der Situation zu Beginn der Corona-Pandemie. Diese Pandemie ist ein gesellschaftliches Problem, das ist eine massive Gesundheitskrise und alles andere ist eine Realitätsverleugnung. Und damit muss man erstmal umgehen und da war es halt erstmal verunsichernd und da sind halt natürlich erstmal dann nicht alle auf die Straße gegangen. Und dann gibt es ja den Vorwurf halt, dass die Linke da so versagt hat und gleichzeitig hat ja Novak auch selbst, er weiß ja, was die Linke so alles gemacht hat und ich glaube, sie hat halt gemacht, was in ihrer Macht stand. Und ich glaube, diese Rede vom Versagen der Linken verkennt letzten Endes auch, dass die außerparlamentarische Linke aktuell schlicht, zumindest in unseren Breitengraden, nicht die große gesellschaftliche Kraft bildet, dass sich, die sich manche vielleicht wünschen. Die Schwäche der Mobilisierung markiert nicht ein Versagen der Linken an sich, sondern zeigt vielleicht vielmehr ein Spiegelbild der allgemeinen Schwäche von radikalen Bewegungen. Die unsichere Informationslage und die schnell notwendig gewordenen Maßnahmen haben eine Grundlage geschaffen für die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Eine Konsequenz aus dieser Erfahrung müsste sein, den gesellschaftlichen Umgang mit Wissen zu verändern. So Flo von Solidarisch gegen Corona. Ich glaube, vielmehr gilt es jetzt gerade, die Zersplitterung des Wissenschaftsbetriebes in Teildisziplinen zu kritisieren. Teildisziplinen, die wenig voneinander wissen und deshalb auch manchen Phänomenen, glaube ich, recht ratlos gegenüberstehen. Was wir vielleicht aus den Erfahrungen der letzten Monate lernen könnten, wäre, dass Wissenschaftler ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen müssen und für sich ein Selbstverständnis entwickeln sollten, nicht irgendeiner Politik, sondern eben uns allen verpflichtet zu sein. Für Nadja Rakowitz kann Vertrauen nur dann entstehen, wenn auch die Politik transparent kommuniziert. Am Anfang hieß es, Masken zu tragen sei für Nicht-Infizierte eigentlich sinnlos. Es sei kein Schutz. Es sollten nur die Infizierten Masken tragen, damit sie nicht per Tröpfcheninfektion das Virus weiterverbreiten. Aber Nicht-Infizierte würde das keinen Sinn machen. Das hat ja auch das Robert-Koch-Institut lange gesagt. Und plötzlich hat man seine Ansicht gedreht und gesagt, nee, das scheint doch irgendwie Sinn zu machen. Und zum Beispiel in Jena hat man es gesehen. In dem Moment, wo in Jena diese Maskenpflicht galt, gab es keine Neuinfektionen mehr. Also schien es doch irgendwie sinnvoll zu sein. Da hatte ich immer den Eindruck, dass bei an solchen Punkten der Debatte und auch der praktischen Maßnahmen es mehr Transparenz hätte geben müssen, auch mehr Transparenz über Irrtümer. Die Kritik des Verbands demokratischer Ärztinnen und Ärzte richtet sich an den Zustand des Gesundheitssystems. Ich glaube, dass diese Pandemie gezeigt hat, dass eine linke Kritik an der Ökonomisierung des Gesundheitswesens Recht behalten hat. Alle unsere Kritiken daran, dass Markt und Konkurrenz eingeführt worden sind und private Interessen und so, alles das hat sich erwiesen. Die Kritik an den Fallpauschalenfinanzierung, ja, hat sich als richtig erwiesen. Und wir hätten jetzt die Chance, daraus zu lernen, dass man das Gesundheitswesen anders finanzieren muss, als Bereich der Daseinsvorsorge ansehen muss, dass man die Privaten da wieder zurückdrängen muss, dass man das rekommunalisieren muss, dass man Konkurrenz abschafft und Kooperation einführt und eine sinnvolle Bedarfsplanung. Alles das ist augenscheinlich im Moment selbst für Konservative. Und wir hätten eigentlich eine Chance, wenigstens an diesem kleinen Bereich eine positive Lehre ziehen zu können aus dieser Pandemie. Menschen mit niedrigem Einkommen haben eine höhere Gefahr, an den Folgen von Corona zu sterben. Der Zugang zu einem gesunden Leben ist also auch eine Frage von Geld. Daraus folgt für Peter Novak die Notwendigkeit einer transnationalen und sozialen Bewegung. Diese weltweite Bewegung an Gesundheit für alle, egal wo sie leben, auf der Höhe der medizinischen Forschung. Also das wäre meiner Meinung nach eine Forderung, wo eine transnationale Linke sozusagen was gewinnt, also wo die tatsächlich, wenn sie das sozusagen propagieren würde, wo es tatsächlich möglich wäre, also sagen wir eine radikale Reform, das ist nochmal eine radikale Reform, die aber eben als solches an die Grenzen des Kapitalismus steht, aber wo man tatsächlich eine Chance hätte, ist das so eine linke Bewegung. In den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen ist das augenscheinlich nicht möglich, wie die Krise gezeigt hat. Ich glaube, was man auch noch als Fazit ziehen kann, ist einerseits, dass in einer Krisensituation, wie wir sie jetzt erlebt haben, insbesondere die Sorgearbeit, die Sozialreduktion, der allererste Bereich ist, der angegriffen wird und der vom Staat auch nicht aufgefangen werden kann durch Nachgesetz, die von den Leuten selbst aufrechterhalten werden muss. Ich glaube, das wurde sichtbar und das hat, glaube ich, vielen nochmal vor Augen geführt, wie wichtig da eigene Strukturen wären und wie wichtig auch Überlegungen sind, die darauf abzielen, wie man die Sozialreduktion eben selbstständig organisieren kann in so einer Situation. Das sagt Flo von Solidarisch gegen Corona. Für die Gruppe muss eine Aneignung von Gesundheit mit einer Aneignung der Produktion einhergehen, wie Katja erläutert. ja, deswegen muss da halt dann, müssen da so Forderungen kommen von Selbstverwaltung. Auch dann weitergehend, wenn man jetzt so, da gab es dann auch wenige Beispiele, also zum Beispiel General Motors, wo halt Lohnabhängige gefordert haben, Beatmungsgeräte zu produzieren anstatt Autos, oder bei Ferrari, da scheint halt so eine Perspektive auf, wir uns schon mal dann die Produktion aneignen müssen, was die Produzenten und Produzentinnen selber entscheiden müssen, was produziert wird. Die Perspektiven, die wir vorgestellt haben, treffen sich vielleicht in der Forderung, dass die Gesundheit des individuellen Körpers eine allgemeine politische Frage sein muss, die keinen ökonomischen Zwecken untergeordnet werden darf. Aber was passiert in einer Notsituation? Was passiert, wenn plötzlich eine Pandemie ausbricht? Für Nadja Rakowitz vom Verband Demokratischer Ärztinnen und Ärzte waren die staatlichen Maßnahmen gerechtfertigt. Peter Nowak lehnt diese entschieden ab. Das Netzwerk Solidarisch gegen Corona findet eine Position dazwischen. Klar ist, dass die Linke, dass wir über die letzten Monate selbstkritisch diskutieren müssen. Eine entscheidende Frage ist dabei, wann ist eine Kontrolle über den individuellen Körper legitim? Wie kann man gemeinsam entscheiden, die eigene Freiheit einzuschränken? Wie würde eine kommunistische Gesellschaft mit einem Gesundheitsnotstand umgehen? Klar ist, der Staat kann nichts zum Besseren wenden. Auch wenn er Flugverbote verhängt und das der Umwelt gut tut. Auch wenn wir es satt haben, über Corona zu reden. Wir müssen die Krise der Reproduktion und das Chaos der Produktion in den letzten Monaten ansprechen. Genau so, aber auch über die schnelle Hörigkeit der deutschen Linken, die plötzlich alle Maßnahmen mitmacht und sich in einer Position moralischer Autorität wähnt. Oder diese Maßnahmen einfach ablehnt und in Wahnvorstellungen abdriftet. Wir sollten reden. Gut. kommen wir doch nun einmal raus aus der Stadt. Und zwar möchte ich meinen Blick auf den Dannenröder Forst lenken. Der Dannenröder Forst, das ist ein Wald bei Dannenroth, ungefähr 20 Kilometer von Marburg entfernt. Und durch diesen Wald soll demnächst eine Autobahn gebaut werden, speziell die A49, die Kassel mit Gießen verbinden soll. Um diese Autobahn aber zu realisieren, sind natürlich extreme Rodungsarbeiten vonnöten. Es muss halt eine Trasse durch den Wald und auch durch die benachbarten Wälder, nämlich den Herrenwald und den Maulbacher Wald, geschlagen werden, um die Autobahn dann bauen zu können. Was das für die Biotope bedeutet, muss ich, glaube ich, nicht groß erklären. Das sind massive Einschnitte in die Lebensräume von Tieren, von Pflanzen. Die Wasserversorgung ist natürlich auch drastisch belastet durch so eine Autobahn. Und insgesamt stellt es sich mir im 21. Jahrhundert nicht mehr sehr intelligent dar, eine Autobahn bauen zu müssen. Dazu später nochmal mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, dafür sollten jetzt ab 1. Oktober die Rodungsarbeiten beginnen. Gott sei Dank, sage ich mal, gibt es aber eine Menge mutiger und toller Menschen, die sich dem jetzt aktiv in den Weg stellen und die kurzerhand den Dannenröder Wald besetzt haben. Wurden Baumhäuser errichtet, Tripods wurden aufgestellt, es wurden Barrikaden gebaut, so Dinge, die wir alle schon aus dem Hambacher Forst kannten, gibt es nun auch in Dannenroth zu sehen letztendlich, um die Rodungsarbeiten, sofern sie denn nicht aufzuhalten sind, zumindest drastisch zu verzögern. Und ja, ich denke, das ist bitter nötig. Ich hatte es ja schon angeschnitten, dass es nicht mehr klug ist, im 21. Jahrhundert dies zu tun. Wir alle wissen von dem Klimawandel, beziehungsweise von dem menschengemachten Klimawandel. Und um diesen zu verlangsamen oder nach Möglichkeit so gering wie möglich zu halten, ist es ja neben dem Kohleausstieg etc. auch bitter nötig, sich um das Verkehrskonzept Gedanken zu machen. Und zwar wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, einen Individualverkehr so in der Art, wie wir ihn kennen, aufrechterhalten zu können, sondern wir müssen uns alternative Gedanken machen. So ist nicht eine Reise mit dem Zug inzwischen viel besser, beziehungsweise ja, Fahrkollektive etc. Das alles sind Gedanken, die jetzt bitter nötig wären, um dieses Klima Konzept irgendwie in den Griff zu kriegen. Nur ein Bau von einer Autobahn steht dem ja im krassen Widerspruch entgegen. Dieses befeuert eigentlich mehr den Individualverkehr und ist dementsprechend in meinen Augen nicht zeitgemäß. Allerdings ist das jetzt ja auch nicht nur auf den Privatverkehr gerichtet, sondern auch, ja, nennen wir den Ding beim Namen, Ferrero hat dann Interesse daran, ein Schokoladenhersteller. Warum? In der Nähe von Dannenroth gibt es, ich weiß nicht wo genau, aber dort gibt es ein Werk von Ferrero, bei dem ja stündlich, kann man sagen, LKWs hinfahren und rauskommen, die Waren hinliefern von Ferrero, die dort weiterverarbeitet werden und dann ausgeliefert werden. Es findet dort also eh schon eine sehr große Verkehrsbelastung statt, die von der A49 auch noch weiter befeuert werden würde und die es vor allem gar nicht erst nötig macht, über alternative Konzepte, zum Beispiel Güterzüge, sich Gedanken zu machen. Es gibt definitiv verschiedenste Konzepte, wie man alternativ zur Autobahn dort für eine Entlastung sorgen könnte, indem man das Schienennetz ausbaut. Es gibt dort verschiedene stillgelegte Schienen, die einfach reaktiviert werden könnten und einen besseren CO2-Abdruck geben würden, als es jetzt diese Autobahn tut. Aber wie gesagt, kommen wir auch nochmal auf den Lebensraum zu sprechen, den diese Wälder dort bieten, speziell um das Trinkwasser bzw. das Grundwasser, das sich unter diesem Wald befindet. Knapp 500.000 Menschen beziehen ihr tägliches Trinkwasser aus diesem Biotop und es ist definitiv schon eine These, die gemacht werden kann, dass so eine Autobahn das Trinkwasser drastisch belasten wird. Es wird zwar gesagt, dass Maßnahmen dagegen eingeleitet wurden, dieses Trinkwasser nach Möglichkeit zu schützen. Nichtsdestotrotz, der beste Schutz wäre keine Autobahn, besonders nicht eine Autobahn, die ein komplett verfehltes Symbol für eine klimaneutrale Republik darstellt. Ja, um jetzt gleich aber ein Bild von der Situation vor Ort zu kriegen, möchte ich ein Gespräch mit einem Genossen führen, der öfters in diesem Wald unterwegs ist. Das Ganze nach einem Lied. Ja, jetzt zugeschaltet haben wir einen Menschen, der selber häufiger im Dammeröder Forst gewesen ist. Ja, möchtest du vielleicht erzählen, so was geht da gerade ab im Wald? Ja, also ab Oktober, Anfang Oktober hat ja die Rodungssaison angefangen. Und dann wurde, im Grunde sind es drei Teile. Also es gibt den Maulbacher Wald, den Herrenwald und den Dannröder Wald. Und der Dannröder Wald ist der, der am meisten Strukturen beherbergt. Das ist ja auch im Grunde der Danni, der eben insbesondere bekannt ist. Ja. Und die Deges, der Verantwortliche der Baufirma, die haben angefangen eben mit Hilfe der Behörden, der Polizei im Maulbacher Wald und danach im Herrenwald die Trasse zu schlagen. Und das ist jetzt auch soweit passiert. Mhm. Diese Woche jetzt haben sie, also vergangene Woche, haben sie Aufräumarbeiten betrieben primär. Also Holz raustransportiert und Wege verbreitert, Wege ausgebaut für die folgenden Arbeiten wahrscheinlich. Und wir rechnen tatsächlich damit, und das wurde auch schon angekündigt, dass nächste Woche dann im Dannröder Forst angefangen wird mit Räumung und mit Rodung. Genau. Okay, also wird es jetzt brennen ab nächster Woche. Ja, also soweit ich das mitbekommen habe, wurde schon, ja, es ist ja immer ein bisschen unsicher, wo die jetzt anfangen, und es wurde schon mehrfach davon ausgegangen, dass im Dannröder Forst angefangen wird. Mhm. Aber die Deges hat auch angekündigt, dass jetzt nach dieser Woche Aufräumarbeiten es dann im Dannröder Wald losgeht. Ja. Okay. Wie ist die Stimmung dann vor Ort? Also du wirst jetzt wahrscheinlich gerade nichts viel dazu sagen können, aber so das, was du Anfang der Woche noch erlebt hast, wie ist da die Stimmung mit Blick auf die nächste Woche? Ja, also ich kann natürlich immer nur über die Eindrücke sprechen, die ich da erhalten habe, und die sind, ja, im Grunde wird da halt weiterhin an den bestehenden Sachen gearbeitet. Es werden noch Dinge dazu gebaut, also ja, es werden noch Sachen gebaut. Es werden natürlich auf die Räumung vorbereitet. Und die Stimmung ist, ich habe die relativ unverändert wahrgenommen tatsächlich. Also da für mich persönlich war es auf jeden Fall aufreibend irgendwie. Dann wir haben halt schon von einer Woche dann damit gerechnet und haben, da, wenn du dann morgens irgendwie vom Heli geweckt wirst und dann nicht genau weißt, was da jetzt passiert, das ist schon, ich glaube, für alle Beteiligten irgendwie ein schwieriges Gefühl. Ich glaube, das ist eine ziemliche Grundspannung insgesamt, weil du ja quasi 24/7 in Aktion bist, also in einer Aktion, und quasi es jeden Moment losgehen könnte. Ja, genau. Denke ich. Ja. Wie? Ja, und es ist halt so eine dauerhafte Spekulation. Das ist jeden Morgen irgendwie dann so eine kleine Wundertüte. Es wird jeden Abend dann sitzen die Menschen zusammen, sprechen darüber. Es gibt eine gewisse Informationslage. Manchmal, wie jetzt eben, ich glaube, am Sonntag oder Samstag teilt dann die Deges, also die Baufirma, selbst mit, wie der Stand ist und was sie machen werden. Manchmal sickert da nichts durch oder zumindest nicht zu uns. Der Informationsfluss ist jetzt auch nicht gerade, wir sitzen jetzt auch nicht gerade alle mit einem Laptop im Wald rum. Ja, klar. Und deswegen ist es immer so, ja, eine spannende Angelegenheit. Ja, da kommen wir eigentlich schon ziemlich gut zum Thema Infrastruktur. Wie ist es ansonsten aufgestellt? So, das ist halt so die Frage. die vielleicht manche Menschen haben, so sammelt ihr Bären oder gibt es da irgendwie einen Support im Hintergrund, der irgendwie die Aktivisten an der Front unterstützt? So willst und kannst du dazu etwas sagen? Ja, gerne. Also da gibt es in dem Ort selbst, in Dannenroth, das ist südlich von dem betreffenden Wald, gibt es ein Camp, das ist offiziell genehmigt mit gewissen Auflagen von den Behörden. Und da gibt es eine Küfer, in der dann auch gekocht wird. Teilweise wird da auch für den Wald gekocht. Und dort gehen dann sowohl Spenden, also BürgerInnen oder ich weiß es tatsächlich gar nicht genau, woher diese Spenden dann kommen, und auch einfach Foodsharing, irgendwelches gerettetes Essen kommt dann da an und beziehungsweise wird von Menschen, die das machen, dahin gebracht, und dort kann sich dann jeder Mensch nehmen, was gebraucht wird. Genauso ist es für Material, beispielsweise Klamotten. Es gibt ein Zelt, in dem es dann Klamotten gibt. Es ist ja momentan relativ kalt dort, jetzt irgendwie so 0 Grad nachts. Und dann gibt es Schlafsäcke, was eben benötigt wird. Und dann, also dort ist im Grunde diese Sammlung. Dann gibt es ein Sunny-Zelt beispielsweise, wenn es Krankheiten oder Verletzungen gibt. Es gibt ein Awareness-Zelt, wenn Gesprächsbedarf besteht. Es gibt jetzt ganz neu für Studierende gibt es Highspeed-WLAN und beheizte Räume, sodass dort auch das Studium oder andere Arbeiten, die an elektronischen Geräten gemacht werden müssen, dass die da auch erledigt werden können. Und das ist halt im Grunde diese Struktur, die den Wald dann unterstützt. Ja. Das klingt auf jeden Fall schon sehr gut und auch sehr auch ein Versuch, vielleicht alternative Gesellschaftsmodelle da auch auszuprobieren. Also es klingt schon sehr kollektivistisch, sage ich mal, und sehr basisdemokratisch. Also wie ist dort die Entscheidungsfindung, auch ähnlich wie ich es aus anderen Kontexten kenne, Plenum und ja, auf jeden Fall. Also basisdemokratisch. Es ist alles selbst organisiert, und die Entscheidungen werden stets natürlich in den Gruppen getroffen, die halt dann entsprechend irgendetwas organisieren. Die Küfer hat ein Küfer-Team, dem sich jeder Mensch anschließen kann, natürlich mit entsprechenden Hygienevorkehrungen, insbesondere momentan. Aber dann wird das alles im Plenum besprochen. Und grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch das hilft und das tut, wonach ihm ist und welche Kapazität er sie hat. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man mal ein paar Tage sich rausnimmt, vielleicht einfach nur rumhängt, so ein bisschen, weiß nicht, Kleider sortiert im Klamottenzelt. Es wird überhaupt nicht erwartet, dass man jetzt jeden Tag in Aktion geht oder so. Da gibt es ganz viele Jobs, und wenn irgendwo was fehlt, wenn das Toilettenpapier alle ist, dann gehst du halt im besten Fall selbst und holst Toilettenpapier im Materialzelt und machst es dann dahin. Also das ist so, alle Menschen dort unterstützen, wo sie können. Ja. Cool. Vielleicht noch kurz, ich habe es halt auch das in anderen Kontexten schon immer wieder erlebt, so dass halt auch sehr viel steht und fällt von der Akzeptanz der Locals. Wie habt ihr so die Erfahrung gemacht, wie steht die Bevölkerung von Dammroth und den anderen Dörfern da, wie stehen die zu den Aktivistinnen, so wie werden die dort wahrgenommen? Eher als die Krawallmacher, die vom Hambacher Forst hierhin gekommen sind, oder? Ja, das ist ziemlich polar. Ne? Also es gibt in Dannenroth selbst ist es, soweit ich das mitbekommen habe und gehört habe, ist es, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde sagen, da ist es eher pro Besetzung. Es gibt aber ein Dorf, zum Beispiel Niederklein, das ist, wenn du von Dannenroth Richtung Stadt Allen, also das, die Orte werden euch jetzt nichts sagen, aber das ist auch ein Ort, der am Wald liegt. Und dort zum Beispiel wurden jetzt auch letzte Woche von einem Auto, von einer Aktivistin zum Beispiel Scheiben eingeworfen. Es ist also sehr polar. Dann gibt es Menschen, die kommen zu uns und würden uns am liebsten umarmen und bedanken sich ganz herzlich dafür, was wir für eine Arbeit machen oder was, ja, dass wir da sind. Also das ist, wie es wahrscheinlich meistens bei solchen ja doch einschneidenden Projekten ist, also jetzt diese Autobahn in dem Fall, dass es eben die Bevölkerung spaltet und entsprechend die Reaktionen sehr konträr sind. Beispielsweise, was ich, als wir mal bei einer Demo gespielt haben, getrommelt haben, dass wir Stinkefinger aus LKWs bekommen haben, also relativ viele, da natürlich die LKWs immer durch den Ort fahren müssen und die wahrscheinlich den Beweggrund haben, die Autobahn gerne nutzen zu wollen. Das ist sehr, sehr polar, genau. Ja, die Diskussion kennt man ja auch überall. Genau, ja. Ja, du hast gerade erwähnt, ist es ja nicht nur Kleidung sortieren oder irgendwie in der Infrastruktur helfen, was auch super wichtig ist, aber ist es halt leider auch oft Alltag dort in der Aktion zu sein und es finden ja, denke ich, auch verschiedene Aktionen und dementsprechend auch Kontakt mit der Polizei statt. Wie erlebst du denn die Repression im Wald dort? Also wie muss ich dich das vorstellen? Sind da die Polizisten eher harmlos, gucken sich das an oder inwiefern, ja, wie stark ist der Repressionsdruck vor Ort? Das kann ich im Grunde auch nur sagen, dass es sehr individuell abhängig ist. Es sind dort, mein letzter Stand war PolizistInnen oder ja, Bereitschaftspolizei aus 8 Bundesländern vor Ort. Das kann auch anders sein, das will ich mich nicht festlegen. Und da ist es wirklich manchmal so, dass du 100 Meter weiter gehst. Vorher waren die irgendwie freundlich, haben irgendwie noch gegrüßt oder so, was sich dann fast schon merkwürdig anfühlt. Und im nächsten Moment fangen sie ja auf irgendeiner erfundenen Rechtsgrundlage an rumzuschubben oder so, also körperlich zu werden und wirklich unfreundlich zu werden und ja, also so Schikanen beispielsweise, also im Sinne von, sie werfen dir etwas vor, du kennst dich einigermaßen mit der Rechtslage aus, widersprichst dem, erklärst ihnen, wie deine Einschätzung ist. 5 Minuten später lenken sie ein und sagen, okay, wir haben jetzt die Situation anders bewertet. Das ist zum Beispiel etwas, was fast jeden Tag passiert ist und was halt auch für mich sehr unzufriedenstellend ist. Ja, und dann ist es, wenn du jetzt grundsätzlich zum Repressionsdruck fragst, ist der schon ziemlich hoch. Also du kannst eigentlich immer, wenn du jetzt dort mit dem Auto irgendwie vom Bahnhof in Stadt Allendorf, wo der nächste Bahnhof ist, wenn du von dort mit dem Auto Richtung Camp fährst, kannst du eigentlich immer damit rechnen, dass sie dich halt rausziehen und dass sie dann beispielsweise Personalien vom ganzen Auto wollen und dann musst du halt anfangen zu diskutieren und dann wird das Auto durchsucht. Oder beispielsweise der Solibus von der interventionistischen Linken aus Berlin, den sie halt auch irgendwie jetzt zum zweiten Mal schon komplett auseinandergenommen haben, mit kompletter Durchsuchung. Also die sind da schon, sie nennen das halt präventiv, sie sind da schon sehr präventiv am Start. Präventiv immer, wie man sie kennt. Ja, ja, also ja. Die, für die ist das natürlich so. Die, ich meine, die sehen, in Anführungszeichen, sehen die natürlich schon, dass jetzt, wenn da irgendwie 3 vermummte Menschen im Auto sitzen, ja, dann gehen die halt davon aus, dass das irgendwie Menschen sind, die jetzt in Aktion wollen, und dann wäre das für die natürlich toll zu wissen, wer das ist. Ja. Es können ja aber auch 3 Menschen sein, die sich einfach nur die Corona-Schutzmaßnahmen vereinleibt haben. Ja, genau. Es ist total, natürlich, total oberflächlich und im Grunde ist es ja, ist einfach Schikane und Repression, wie du sagst. Ja. Ja, ich denke, umso wichtiger ist es trotzdem, dass die Aktivisten, die vor Ort sind oder immer wieder dorthin gehen, dass deren Arbeit gewertschätzt wird und ja, dass wir das alle auf dem Schirm behalten, wie wichtig das ist, was da gerade passiert. Ja, wo wir dann dabei sind, so, wie kann Mensch euch supporten? Was wird eigentlich noch im Wald benötigt? So, kannst du dazu was sagen, so, wenn jemand euch helfen möchte, was kann er da tun? Oder sie? Oder es? Ja, was natürlich im Wald grundsätzlich und was auch halt nicht so einfach ist, manchmal zu bekommen, ist halt so Kletterzeug. Ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass da natürlich, um auf so einen Baum oder eine Struktur, Donnerstag, haben sie eine Traverse über 300 Meter gezogen, über die Bundesstraße. Da wird natürlich Material für benötigt, ja, also Seile, Bandschlingen, Klettermaterial, also ja, Klettergurte, und solche Spenden sind natürlich wahnsinnig wertvoll, weil die einfach nicht so einfach sind zu bekommen und auch teuer sind. Also wenn Menschen da irgendwie gebrauchtes Material, was unter Umständen natürlich auch beschlagnahmt werden könnte, übrig haben, das ist natürlich wertvoll. Ja, und dann ist Arbeit in den Medien, wie wir es jetzt gerade machen, aber auch zum Beispiel dem Danny bleibt Kanal, sowohl auf, den gibt es insbesondere bei Twitter, passiert da viel, aber auch bei Instagram. Mhm. Da einfach teilen, den FreundInnen davon erzählen, das nach außen treiben, weil das Thema doch relativ unbekannt ist in der Bevölkerung, habe ich den Eindruck. Und da einfach aufmerksam drauf zu machen, das ist schon viel wert. Dann gibt es am Wochenende, am Sonntag insbesondere, gibt es dort immer eine, also im Camp in Dannenroth, gibt es eine Demonstration, und es gibt Waldspaziergänge, bei dem Menschen sich die Strukturen, die Baumhäuser, die Barrios anschauen können und so ein bisschen das gezeigt wird. Und einfach auch diese Struktur, über die ich vorher gesprochen habe, die Küfer, da gibt es dann was zu essen. Dann gibt es Siebdruck, es gibt ein bisschen Musik, die nicht immer gut ist, aber es gibt welche. Es gibt eventuell Trommelgruppen, die spielen, das ist immer ganz schön. Und ja, da hinzugehen ist viel wert. Und dann natürlich Menschen, die da, gut, das wird jetzt für unsere ZuhörerInnen nicht so der Fall sein, vor Ort helfen, ja. Also irgendwelche Menschen mit dem Auto rumfahren, obwohl wir ja eigentlich gegen Autos sind, das ist trotzdem sehr wichtig dort. Das Paradoxon des Klimaaktivismus. Ja, genau. Kleidung vorbeibringen, irgendwie alte Schlafsäcke, Isomatten. Und tatsächlich, was Spenden angeht, es gibt natürlich irgendwelche Spendenkonten bei Waldstadt, also das die Bewegung heißt ja Wald statt Asphalt. Oder Dani bleibt, dort gibt es bestimmt auch Spendenkonten, auf die Geld überwiesen werden kann. Wobei ich glaube, dass die anderen aufgezählten Dinge eher zu priorisieren sind. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Mhm. Okay. Ja. Ja, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, was wir tun können und tun sollten. Und es ist wirklich so, nochmal der Appell, supportet den Kampf, der dort stattfindet, so gut ihr könnt. Ja, und es ist wirklich, wenn ich das nochmal sagen darf, es sind ja wirklich nicht viele Menschen dort im Verhältnis da zum Beispiel zum Hambi, zum Hambacher Wald, wo irgendwie auf der größten Demo, glaube ich, mehr 50.000 Menschen waren. Und dort bewegt sich vielleicht maximal im Tausenderbereich, also im Eintausenderbereich. Und so dauerhaft dort sind, weiß nicht, vielleicht, ich will es jetzt eigentlich nicht sagen, irgendwie eher im Hunderterbereich. Und deswegen ist wirklich jeder einzelne Mensch, also selbst wenn ihr nur zu zweit oder so seid, das lohnt sich schon voll, wenn ihr hingeht und wenn ihr einfach, was weiß ich, irgendwo hochklettert oder irgendwo einfach die Rodung langsamer machen. Das ist so das größte Ziel, dass die einfach, dass wir es vielleicht irgendwie schaffen, über den Winter das rauszuzögern. Und deswegen ist es wirklich an jedem Einzelnen, ja. Vielen Dank. Ich denke, den Appell kann man so zum Schluss stehen lassen. Hast du noch einen Musikwunsch? Mein Monster von Con. Das passt da gut rein, glaube ich. Spielen wir gleich. Alles klar. Dann danke ich dir und ja, lass dich nicht unterkriegen, wenn du dann wieder vor Ort bist. Danke. Manchmal sind Tage wie Wochen, manchmal sind Tage wie Teer. Ich habe mich gestern erbrochen, aber das ist schon länger was her. Manchmal sind Wochen wie Sekunden, und ich hab doch grad noch gedacht, Träume und Geld, verworrene Welt, das wäre doch locker gelacht, hätten wir nichts dagegen gesagt. Die Zeiten verstellt und manchmal gesellt sich ein Gedanke dazu, der bedacht fragt, was haben wir dagegen gemacht? Manchmal sind Stunden wie Sekunden, und meist hab ich sie gerne verschenkt, und oft hab ich dabei auch was gefunden oder mir einfach die Finger versenkt. Und der Krach macht nicht wach, sondern müde, und Stillstand macht alles so schnell, und so bleibe ich einfach hier liegen, und die Sonne ist einfach nur hell. Ein Funke verbrennt und mein Monster verhängt alle Fenster im Zimmer, und ich bin bereit, nur die Füße noch nicht. Moment für Moment, bis mein Monster erkennt, ein trauriger Tropf, wer da denkt, dass die Zeit traurige Tropfen beschenkt. Nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, könnt ihr es mal probieren? Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, okay, bis später dann. Hey, hey, hey, bunt bemalte Wandfassaden, die sollen uns begraben in dem Gefühl von zu